immer Straße wie am ersten Tag. Wenn ich die Tanke stürme, kriegst du einen Herzinfarkt. Hier wird kein Märchen wahr, ich mach dich zum Halbwaisen. Würdest du gerne deiner Junkie-Mutter in den Hals scheißen? Du hängst nur mit Missgeburten ab und rauchst am Corti Crack. Aber Sony Black schlitzt dich auf mit Hilfe von Gillette. Im Mercedes-Benz der Boss, der die Käfigkämpfer boxt. Euer Hurensohn, Label-Sampler floppt. Welcher von den Fotzen-Rappern ist mit mir auf Augenhöhe? Ich bring die Drogen höchstpersönlich auf die Pausenhöfe. Ich hab nichts übrig für dein Double-Time, du Buster-Rhymes. Ich bin dieser Messerstecher-Rapper mit dem Butterfly. Ich hab immer was dabei, ob Coca oder Crack-Rocks. Ich verteile Headshots an Öko-Boys mit Dreadlocks. Bin der Übeltäter, auf der Jagd wie ein Düsenjäger. Wenn ich Lust hab, fick ich ein paar Grünwähler. Yeah, es gibt tausend Gründe, warum ich dich töten muss. Doch der plausibelste von allen ist, wie blöd du guckst. Halt die Fresse, kack dich ein, dann bleibst du unversehrt. Ich komm nicht drauf klar, wenn einer denkt, dass er eine Nummer wär. Yeah, es gibt tausend Gründe, warum ich dich töten muss. Doch der plausibelste von allen ist, wie blöd du guckst. Halt die Fresse, kack dich ein, dann bleibst du unversehrt. Ich komm nicht drauf klar, wenn einer denkt, dass er eine Nummer wär. Ich sollte Heino mal die Brille aus der Fresse prügeln. Dann darf der Bastard in meinem Keller meine Wäsche bügeln. Denn wenn der Kuchen spricht, müssen die Krümel schweigen. Sonst muss ich mit Stühlen schmeißen oder mit dem Bügeleisen. Ihr seid alle frech gewesen, ich bin zu relaxed gewesen. Hab mir keinen Respekt gegeben, ab sofort ist Stress mit jedem. Du willst mein Geschäft wegnehmen, Finger weg, du Fotze. Hurensöhne spielen jetzt im Internet die Bosse. Machen mir auf Ehrenmänner, selbst geschafft und heldenhaft. Ich bin hier der Einzige, der irgendwas zu melden hat. Ich bin Sony Black, das ist der Pate Type 4. Du willst Straße sein, ich füll dir deinen Arsch mit Blei, yeah. Rapper haben Eier, mich im Internet zu dissen. Aber rufen bei uns an und weinen hinter den Kulissen. Doch alles kommt zu seiner Zeit, Nutze sei bereit. Deutschen Rap zu ficken ist so einfach wie das 1x1. Yeah, es gibt tausend Gründe, warum ich dich töten muss. Doch der plausibelste von allen ist, wie blöd du guckst. Halt die Fresse, kack dich ein, dann bleibst du unversehrt. Ich komm nicht drauf klar, wenn einer denkt, dass er ne Nummer wär. Yeah, es gibt tausend Gründe, warum ich dich töten muss. Doch der plausibelste von allen ist, wie blöd du guckst.